Los geht es mit Jingle. Real Rack, Real Rack, das ist unsere Punkrock-Show. Real Rack, Real Rack, das ist unsere Show. Wir beginnen unsere Konzertwiedergabe mit der Sinfonie Nummer 1 in C-Dur, Opus 21 von Ludwig van Beethoven. Ich finde es ja echt doof, dass sich letztes Mal Leute beschwert haben, dass wir dass wir nicht reingelabert haben, deswegen machen wir das jetzt ein bisschen mehr. Also. Ja, oder wir labern diesmal ganz komplett ganz stur gar nicht rein. Das können wir natürlich auch machen, ja. Das ist auch ein bisschen langatmig, das Intro. Aber jetzt kommt da die große Überraschung für alle Leute, die das wirklich nicht kennen. Jetzt ja. Wird es echt die totale Überraschung, damit rechnet keiner, was jetzt passiert. Ja, auch keiner mit gerechnet. Er war aber auch noch für Anfänger. Ulala! Herzlich willkommen zu Rillreck Radio Teil 4, die Radiosendung für Jung und Alt. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Max und neben mir sitzt der Lars, der euch jetzt auch gerne begrüßen möchte. Hallo, ich bin der Lars, ich freue und mich Moment, auch. Moment, ich bin noch nicht fertig. So, jetzt. Ja, hallo, ich bin der Lars. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hab den Text vergessen, aber Max, stell mal eben unseren Studiogast vor. Ja, genau, ich stell unseren Studiogast vor. Ich stell unseren Studiogast vor. Wir haben heute ausnahmsweise mal den Meister von Betontod eingeladen, weil er in der ersten Sendung relativ schlecht weggekommen ist. Da haben wir uns gedacht, wir sind ja. Und vor allem auch nicht zum Wort kam. Ja, genau. Sag das nochmal. Das hören die gar nicht, ne? Genau, der kam nämlich gar nicht zu Wort, sagt der Lars. Und das war nicht ganz so nett. Deswegen, hallo, guten Abend. Hallo, heute darfst du reden, ehrlich. Ja, du sag doch auch mal was. Deutschland durch seine Zwietracht nichts mehr war, umfasste mein Herz seine Einheit und Einigkeit. Erlauben Sie mir, dieses Wort von Ernst Wort. Ja, okay, dann. Ansonsten ist alles super. Ja, machen wir mal ein Interview. Du hast mit der Schokolade gesprochen. Genau, ja, richtig. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe dem Schoko. Du musst die großen Buchstaben an den Anfang stellen. Also, eine ganz essentielle Frage habe ich dem gestellt, dem Schoko. Ja. Schoko. Schoko, sag mal was. Hallo. Wir sind hier irgendwo auf dem Dorf und neben mir steht der Schoko. Schoko, ich habe eine total wichtige Frage. Wie bist du denn so zum Punk gekommen? Also als erstes möchte ich erstmal klären, ich fühle mich absolut geehrt, in ein echtes Tascam-Gerät sprechen zu dürfen. Bisher durfte ich nur so Kopien von Panasonic, Sony oder anderen No-Name-Firmen aus dem Fernen Osten besprechen. Jetzt okay, wer das auch erklärt, danke. Das ist gar kein Kanal, das ist nur für die Lautsprecher. Nee, klar, aber ich meine, hier war ein Mikrofon herum. quasi in der. Ja, aber wir müssen wieder was sagen, weil Schoko ist schon fertig. Schoko, du Arsch. Nächstes Mal sagst du uns Bescheid, du Pisser. Ey. Ich muss auch mal hier die Anlage ein bisschen lauter machen, weil Meister ist so laut. Ja. Wir haben Tag der Deutschen Einheit heute, Lars. Ja, Tag der deutschen Volksverarsche ist heute, ne? Boah, ich glaube, ja, Moment. Ich mach mal Musik hier an, ne? Ja, Lars, mach mal Musik an, weil Tag der deutschen Einheit ist. Einen Satz meines väterlichen Freundes verstanden, des Ende vergangenen Jahres zu seinem gottgegangenen tapferen Berliner Fürstes drüber. Gleich, zumindest. Theoretisch. Das haben wir noch gar nicht probiert mit der Musik. Nee, wahrscheinlich haben wir auch vergessen, den Eingang vom Plattenspieler in den. Genau, aber vielleicht klappt das. Wir versuchen das jetzt mal. Wissen, was er meinte. Ich sag mal, für die vierte Sendung finde ich das bis jetzt relativ, relativ gut so. Da sagst du, das war. Ich kann ja schon mal Konzerttipps machen. Ja, mach mal Konzerttipps. Ich mach schon mal Konzerttipps. Die kamen letztes Mal gut an. Ja, also heute, jetzt gerade, wo ihr das hört, weil. Sollten jetzt 20:07 spielen Hotel Energieball in Tills 11 in Düsseldorf. Das heißt, wenn ihr in der Nähe von Düsseldorf seid, scheiß mal hier auf die Sendung, das wird heute eh nichts mehr. Und geht mal schön lecker schnell darüber. Wäre das auch okay? Ich habe mir noch andere Konzerttipps aufgeschrieben, solange der Lars da mit. Boah, ich muss auch tierisch pissen, ey. Ich muss. Das echt mal testen sollen, ne? Wir hätten das mit dem Plattenspieler echt mal testen sollen. Aber das geht irgendwie gar nicht. Ja, vielleicht. Aber ich hab das doch vorher mal getestet, oder? Moment, ich guck hier mal eben. Ich sehe hier die ganze Zeit so ein kleines Rauschen da drauf. Das ist echt komisch. So, am 17.10. am Donnerstag ist erneut mal wieder hier Bierschinken in FZW, diesmal mit Skin of Tears und Bambix und hast du nicht gesehen. Sehr zu empfehlen, Eintritt glaube ich 3 Euro, wenn es hochkommt. Ja, halt im FZW, das ist halt der große Manko, aber drauf geschissen, ist eine Bude um die Ecke und bla bla bla. Und am, vielleicht liegt es daran. Ah, der Lars, der hat die Stecker in der Hand. Statt und am Samstag, 26.10. wollen wir uns an euch natürlich ans Herz aufs Herz drauf geschissen legen. 800 Jahre Operation Syntax, unter anderem mit Bazooka Circus, Ivan E.A.E., mit wem noch? Großartige Kapellen auf jeden Fall. Ja. Lars hat leider die Flyer alle ausgelegt und deswegen können wir jetzt nicht mal ablesen. Kommt da jetzt was rein hier? Weiß ich nicht. Nö, wenn wir hören. Nein, nach Berlin, so lassen Sie mich sagen, liegt mir mit. Ah, jetzt weiß ich auch, was. Das ist übrigens die Sendung, die wir live senden wollten. Erstmal ich. Nein, aber es ist, wenn wir die Scheiße eh trotzdem so senden, ist das ja auch eh Latten. Ich kann ja einfach, ich mache in der Zeit einfach schon mal Schoko-Interview Teil 2. Ne? Soll ich einfach schon mal Schoko-Interview Teil 2 machen? Ach, guck mal, jetzt. Ja, mach mal Schoko-Interview Teil 2. Wie ich zum Punk gekommen bin. Hallo, wir sind immer noch auf dem Dorf. Ich stelle dem Schoko jetzt meine andere Frage. Schoko, wie bist du uns zum Punk gekommen? Gut, sehr gut sogar. Muss ich sagen, nein, früher war ich immer klein. Das hat das Frühersein so an sich. Ich habe mich an Karneval immer als Punker verkleidet, weil ich die besonders asozial fand. Und irgendwann habe ich das einfach so beibehalten, so mit 12. Und dann habe ich den Chair getroffen, der war damals noch keine internationale Gesangskarriere und Schönheitschirurgien hinter sich, sondern lediglich ein schönes Leben in der Sandstraße in Mülheim, und da war ich dann öfter. Und dann kam das vor, dass so Leute wie der Stemmer oder auch der Chairwalk, wie ich ihn gerade schon erwähnte, mich in die Fabrik mitgenommen haben. Mit 12 war ich das erste Mal in der Fabrik und dann eigentlich schon immer. Und da habe ich dann auch... Jetzt wird aber langsam langweilig. Kommt irgendwie noch was Lustiges, oder... Ja, lustig ist ja immer mit Alkohol, aber aus Jugendschutzgründen darf ich natürlich nicht erzählen, dass ich mit 12 schon 18 Bier getrunken habe an einem Abend. Deswegen sage ich, ich habe den ganzen Abend 18 Fantas getrunken und mich übelst bekotzt irgendwie, weil ich so viel Zitronensäure nicht ausgehalten habe. Geht doch. Was willst du machen? Dann torkelst du nach Hause im übelsten Zuckerrausch. Und muss dann noch die Leute überreden an der Bude, die ohne Ausweis die koffeinfreie Cola zu verkaufen, damit du die Nacht überstehst. Ja, was willst du hören, ey? Ich werd nee, nee, nee, also sag mal, ich erkenne ja Parallelen. Ja, ich frage den Schoko nachher nochmal. Denn Fürsten haben wir ja sowieso nie Platz. Dabei verwundet worden wären. Aber ein paar Tage später war die heiße Viertelstunde im Fernsehen. Ja, das war nicht ganz am Anfang und ich habe die Aufnahme hier nur mit dem Gelaber am Anfang. Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutzt. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei. Ja, wer schätzt den Polizist? Ja, wer schätzt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vom Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei? Mit Fürstenbetten haben wir ja sowieso nie Platz. Sie sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist denn ein Revolver oder ein Knüppel oder zwei? Statt auf Funkstreifwagen, Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drum dran gehen wir dann, schützen jeden Mann. Ja, Lars muss gerade ein paar Sachen vom Rechner löschen, weil uns das der Speicherplatz ausgeht. Ja, so das so viel hier vom Georg Kreisler zum Tag der Deutschen Einheit. Lars löscht jetzt hier ein paar Sachen. Ich muss die richtige Tastatur vielleicht benutzen. Genau. Ja, mir fällt also jetzt irgendwie auch nichts ein. Ja, ich muss hier mal Glühwein langsam trinken, genau. Weil der ist ja da und ich gehe mal davon aus, dass am 3. Oktober ist das Wetter ungefähr so beschissen wie heute, deswegen habe ich Glühwein gekocht. Ja. Aber Max, die Sau, der hat sich ja drauf rausgeredet, dass er vegan ist. Ja, und der Glühwein ist nicht vegan. Ja, erzählst du so. Aber in Wirklichkeit wurde der mit Katzenstreu geklärt. Das habe ich nämlich selber im Keller gemacht. Ich habe da Katzenstreu reingeschüttet, um den zu klären. Ich habe gestern gegen meine ureigenen Prinzipien Schnaps getrunken. Dirty Benny. Benny ist ja hier der Chef, Chef von mit Ela da von der Freakshow. Und da habe ich Dirty Benny getrunken, hat mich der Uwe zugenötigt quasi. Aber wo wir da jetzt bei dem Thema sind, improvisieren wir jetzt nochmal komplett um. Ich suche mal hier eben, ich habe nämlich gestern ein sehr, sehr wichtiges Interview mit dem Phil gemacht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo wir das haben, weil der Phil den, der wo ist er denn hier? Da suchst du denn? Hier für Interview. Ich sag mal, Phil, wer den Phil nicht kennt, Phil macht dieses total beschissene Bierschinken-Fanzine im Internet. Und ich finde, das wurde einfach auch bei Zeit dem Phil. Ich weiß auch nicht, wo das hingeführt wird. Unangenehme Fragen zu stellen. Ich sag mal, klar. Interview Phil, da ist es doch. Soll ich mal anmachen? Genau, also du laberst ja eh nur Scheiße, dann kann ich auch mal das Interview anmachen. Bla bla bla bla bla. Wir befinden uns in der Freakshow, wo gerade die großartigen Hotel Energieball ihre Record Release Party hinter sich gebracht haben. Vor einem ausverkauften Haus hier war jeder auf Gästeliste plus eins. Und neben mir, also unter mir. liegt gerade der Föh. Jetzt rennt er weg, der Wichser. Ey, komm mal her. Jetzt fällt mir die Frage nicht mehr ein. Föh. Ja, Max. Meine Frage an dich wäre jetzt folgende. War schön, ne? Ja, war schön, Max. Aber ohne Scheiß, ich hatte gerade echt noch voll die wichtige Frage im Kopf. Ja. Fällt dir noch eine Frage ein? Nee. Ja, dann beenden wir das hier. Minirock. Brusthalter. Trinkpause. Ja. Schön war's. Danke. Ja, wir müssen mal saufen. Wir improvisieren heute mal ausnahmsweise. Ja, also. So beschissen als die erste Sendung. Ja, aber ich glaube nicht ganz so beschissen wie die zweite. Wir sind auch einfach noch nicht betrunken genug. Ja, eben, das ist das Problem. Wir sollten in Zukunft einfach zwei Sendungen hintereinander aufnehmen. Also die erste aufnehmen und die zweite dann für richtig. Genau. Für uns privat. Die hören wir uns dann immer im Keller an. Ja, hier unsere. Wir machen uns da trotzdem mal so einen wichtigen Zettel, weil ich bin ja sowieso der durchorganisierte Mensch. Der ist aber jetzt echt völlig hinüber schon, also so von der Planung. Weißt du, wo Pforzheim liegt? Also der liegt geografisch schon auf deinem Rechner. Ja, ich glaube schon. Weil dann können wir den, könnten wir theoretisch. Ach, Scheiße. Ey, nee, weißt du was? Wir Sollen machen. Kann ich die Maus nehmen, wenn ich. Weißt du, nee, mir fällt gerade nämlich was ein. Ja. Da ist es doch Pforzheim. Nee, wir machen erst Pforzheim. Okay. Pforzheim. Was sagt ihr dazu, dass in Berlin zu viele Schwaben wohnen? Es ist gerade recht. Also ich persönlich habe mir auch schon überlegt, ob ich mein Erspartes jetzt in Berlin investiere. Dass ich mir da irgend so ein Mietshaus kaufe und dann vermiete ich das ganz teuer an Berliner Studenten, die gern cool sein würden und in irgendwelche Viertel wohnen würden. So mache, also genau so mache ich das, glaube ich, weil das ist eigentlich so ziemlich die beste Wertanlage. Weil du kannst ja heutzutage nicht mehr in Aktienfonds investieren. Das lohnt sich ja nicht, weil du weißt ja überhaupt nicht, was mit dem Euro passiert überhaupt. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, boah, dann nehme ich mein ganzes Geld und denke mir, hey, da kaufe ich mir dieses, weil weißt du, ich habe ja schon ganz viel angespart. Ich bin ja schließlich in Schwab und ich spare ja schon seit ich 5 bin. Ja, natürlich. Wie viele Häuser hast du denn schon? Ich habe genau 0 Häuser. Ja, geil, ey. Das ist ja die Sache. Deshalb kaufe ich mir jetzt ja eins in Berlin. Und dann könnte mir ein Haus hier kaufen, aber das wäre völlig dämlich. Da kaufe ich mir lieber eins in Berlin, dann rege die sich auf. Drei in Berlin fürs gleiche Geld. Ja, genau, da kaufe ich mir lieber 3 in Berlin fürs gleiche Geld und vermiete die fürs Doppelte wie der Kaufpreis im Monat. Ja. Aber so läuft das Business, weil diese Deppen zahlen das auch noch, weißt du? Weil Hauptsache in Berlin wohnen, das ist ja cool. Berlin ist top. Ja, klar. Da gibt es lauter Leute, die wollen sowas. Ja, die wollen sowas. Und je mehr du verlangst, desto mehr cooler sind die Leute eigentlich. Die sind weg, die sind nicht mehr hier. Die Leute, die können wir hier gar nicht wirklich, also mit denen könnte man jetzt gar nichts wirklich, also... Ja, gut. Was sollst du mit denen machen? Den ganzen Tag lang. Ja, schon. Es ist ja schön, dass sie ein bisschen wegziehen. Und das ist dann auch noch so ein bisschen die Investition, ein bisschen... Ja, du musst halt investieren. Als Schwabi musst du in Berlin investieren. Das ist der, ich weiß, mir ist ja auch bekannt, dass wir Schwaben total beliebt sind in Berlin. Wo wir in Berlin waren, hey, wir sind da rumgelaufen und dann haben sie alle gesagt, hey, yippie, die Schwaben kommen. Und wir haben so gesagt, hey, wow. Und dann haben wir uns 2 Weißschorle geholt und einen 100er nachgelegt. Ja, passt so. So war das. Ja, wir waren total, alle haben gesagt, hey, gut, dass ihr da seid und unsere ganzen Häuser wegkauft. So haben sie es gesagt. Weil sonst läuft hier nichts. So haben sie es gesagt, weißt du. Zur Laufzeit. Ole. Oi. Wo ist eigentlich der Meister? Der ist Bier und deswegen ist er so gerade hier so leise. Ach so, ja. Bier und Schnaps. Und Schnaps und Bier. Ah, da ist er wieder. Andererseits, hier so direkt der Straßenstrich um die Ecke, ne? Fällt mir gerade ein. Der ist schon relativ lange weg. Ja, aber da kommt er gerade wieder. Ja. Okay. Männer und Frauen aus politischen Gründen in Haft hier. Ich nenne absichtlich nur Zahlen aus dem Jahr 1975. Ja. Hey, Lars, du fällst gerade rein. Diese ja. Ehrlich? Ja, sag mal. Ich hab dir was aus dem Urlaub mitgebracht. Ach ja, du warst ja in England im Urlaub. Ich war in England im Urlaub. Warte mal, ich pack das mal aus. Ja, aber warum packst du das aus? Ich will das auspacken. Ach so, auspacken. Nee, also ich pack das aus meine Tüte, aber lass das in das Papier. Ja, genau, mach das bei mir ja, das, ja, bitte Papier. Schön. Ja, Moment, ich muss das mal eben auspacken hier. Ja, geil, ey. Wie geil ja, ist das denn? Das ist geil, ne? Wolltest du schon immer mal haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Echt? Total geil. Ja, gefällt dir? Ja, super. Okay, cool. Habe ich echt mitgerechnet? Ja, doch, habe ich mitgerechnet. Ja, eben, das wäre ein ganzes Mal. War ja auch Sinn der Sache, deswegen habe ich das ja auch mitgebracht. So, jetzt versuche ich mal auf der weißen Platte weiße Rille zu finden. Lars macht jetzt ein passendes Lied dazu an. Weil er spontan mit einem Griff aus seinem LP-Regal zieht. Glaube ich. Nein. Wird schon. Da ist doch, oder? Ja, das ist es doch. Ja, dann ist es. Bitte öffnen Sie das Päckchen und holen Sie ihn raus, den geheimnisvollen Inhalt. Ich halte nicht mehr aus. Ich habe angerufen und ich habe angeklopft. Ich habe es geschnitten und geschnitten. Ich habe es gemogen und dann abgesetzt. Ich weiß nicht, was es ist. Mama, oh ja, Mama, ja, scheiße. Leider hat wieder vergessen, die Zeit zu machen. Ja. Ja, so viel dazu. Oi. Wir gehen gleich noch aufs Krachgarten, ne? Ja, genau. Hier in Wedel, hier von Micha. Also, Micha macht das hier, Micha van Elden, das spielt Zwakelanski. Für euch, vor 3 Wochen gehen wir aufs Krachgarten. Genau, wir reisen zurück in der Zeit. Ich habe den DeLorean schon aufgetankt, alles wird gut. So, ich war vor kurzem in Witten, auf dem Witten-Grenzwald. Ach, du warst in Witten? Ja. Was machst du in Witten? Ich war da auf dem Witten-Grenzwald. Weißt du, wen ich da getroffen habe? Aber dass du so weit fährst, bis nach Witten, ey. Bis nach Witten. Boah, krass. Ja. Ich bin gerollt. Ich hätte dich ja überall erwartet, aber nicht in Witten, ja, ey. In dem Schockbier. Ja, und ich sag mal, wen du da getroffen hast. Genau. Nämlich den Schoko. Den Schockman. So, wir haben jetzt mal hier einen ganz neuen Interviewpartner. Und zwar den Schoko. Und dem Schoko stelle ich mal eine Frage, die er bis jetzt wahrscheinlich in seinem Leben noch nie gehört hat. Schoko. Ja. Schoko. Genau. Ja, wie bist du uns zum Punk gekommen? Zu Fuß, per Fahrrad. Zu Fuß, per Fahrrad? Im Auto, der mit dem Bus transportiert wurde auf der S-Bahn-Linie. Welche S-Bahn-Linie? 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ist das Licht denn noch nicht an? Die Lampen sind an, das Licht noch nicht. Okay. Ah ja, müsstest du ja zumindest schon mal wissen, ob 1 oder 2 oder 2 oder 3 oder 1 oder 3. Ja, es kann natürlich auch, wir können ja auch in Bruchzahlen uns unterhalten. Es könnte natürlich 1,2537 auch sein. Aber das bedarf natürlich einer speziellen Überprüfung des kompletten Sachverhalts hier. Ich meine, das Universum lässt sich nicht berechnen in 2, 3 Mittagspausen. Da muss man schon Zeit investieren. And now the same in English, please. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you want to go party with me? And I say, ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Jetzt verstehe ich dich. Das ist alles gar nicht meine. Ayo. Jetzt bedanke ich mal fürs Interview. Herzlichen Dank für Ihr Auftauchen heute. Oi. Vielleicht bis. So, wir haben jetzt mal hier einen ganz neuen Interview. Bis nächste Woche. Ja, ja, ich würde mich freuen. Ich mich auch. Dann frage ich dich, wie du zum Punk gekommen bist. Da sage ich wahrscheinlich mit dem Regionalexpress. Ja, oi. Oi. Mit E, oi wird mit EU geschrieben. Auch eine der größten Fehlinterpretationen des letzten Jahrhunderts. Sondern? Oi, EU-Ausrufezeichen. Ja. Es geht um Europa wie Asien. Global, hier, Dingens. Da, genau. Ja. Das meine ich auch. Wenn ich dich nächste Mal treffe, frage ich dich nochmal. Was Konkretes dann? Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nachträglich. Vorträglich. Willkommen, willkommen. Welcome. You are welcome. De nada. Oi. Oi. Hasta la vista, baby. Senor. Oi. Jetzt machen wir Musik. Du hast jetzt einen Musikwunsch. Ja, ich habe einen Musikwunsch und zwar. Wir sind keine Engel von Franz Gall aus dem Jahre 1966. Oh, ey, hallo, ey. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Danke. Wolltest du den einmal kurz ansingen? Auf Bayerisch aber nur. Auf. Ja, Bayerisch. Ja, ja, mir, so aqua Engel. Der Engel so viel, so schwer. Da war die Pocahontas Semtex-Version, glaube ich. Denara. Denara. Oi. Oi. Wolltest du sonst noch was sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist mein Bonbon geblieben? Weißt du, was wir jetzt für dich spielen? France Gall? Ja. Danke. Oi. Gracias. No nada. Nee, oi, oi. Merci. Ja. Kumpel sagt, der macht das bald. Wenn ich mein Freund unter dem Tür ist, dann geht auch. Mein Kumpel ist das noch nicht so. Der Kumpel ist auch spontan. Und wenn der auch Kumpel kann, dann so, und danach, auf dem Namala habe ich meine letzte Freunde gespielt. Kann ich fast auch voll gleich vorher kommen. Ja, dass ich wieder auf Tour komme. Die waren damals so arm, die hatten nicht mehr Farben. Ich bin so froh, ich hab jetzt ein dritte Bier leer und hab auch keins mehr. Und ich sag, ich bin so scheiße. Im Vergleich zum Meister, der hat den Arsch voll schon wieder. Ja. Und der trinkt vom Labern. Man kann sagen, der trinkt ja gar nichts, der kommt ja gar nicht so dazu, der labert ja nur. Nichts zum Schlucken. Da hat ja auch ein Katheter vorher gesessen. Der hängt direkt am Tropfen. Meiner Bruder. Er hat einen Schlauch gefallen, andere. Der hat damals, der hat hier von Johnny Rotten noch, hat er den Schlauch gefallen. Das war die erste Junge. Wahr. Man sieht so ein bisschen aus wie Hand hier, die Olle. Hälfte ist um. Ihr habt die Hälfte geschafft. Wir, vor allem wir. Also wir fangen jetzt erst an. Ne? Dingens hier, Kirchen, euch, eu. Ja, ihr seid sowieso selber schuld, wenn ihr nach drei Sendungen dem Dreck immer noch zuhört. Jetzt steht spontane Laberei auf dem Zettel. Ja, Laber. Max. Lars. Max. Lars. Max. Ich hab dir mal aus dem Ohr. Hatten wir schon. Okay. Nein, Max, heute ist hier mal mit dem Beitrag zum Tag der Deutschen. Ja, heute ist ja Tag der Deutschen, ja. Vereinheitlichung und da hat der Lars eine Schallplatte. Ich habe mir dafür einen schönen Beitrag ausgedacht. Ich muss den nochmal. Du hast den gleichen Campingkocher wie ich. Ja, den habe ich mir im Asiamarkt gekauft. Was hast du? Den habe ich mir im Asiamarkt gekauft. Den kriegst du auch immer auf dem Trödel. Ja, und auf dem Trödel kriegst du die Gasflaschen dafür für den Ocken quasi. Ja, ich habe noch ein paar Gasflaschen dafür, so ist das nicht. Jetzt müssen wir erstmal. 1, 2, 3, 4, das fünfte Lied auf einer Picture-Menü finden. Ich mach dann schon mal hier Konzerttipps. Der war schön, ne? Der war okay. Wir machen auch Konzerttipps später, weil der Lars hat schon hier seine Nadel in der Hand. Ich hab die Nadel im Arm, ey. Verdammte Scheiße, vor Lachen habe ich jetzt die Rille verloren. Besoffen ist das nicht einfach, auf einer Picture-Menü die Rille zu finden. Wir können uns mal ein Dirty Benny mischen. Ja, jetzt kommt erst ein Lied. Passt das überhaupt? Ja, ich glaube, das passt. Lange dürfen wir sagen, ich auf den Himmel scheißen. Bitte von den Minderheiten darf man auch nicht reißen. Da Aufgabe zahlen, keine Tempels auf dem Sack. Warte, wir müssen uns mal irgendwann ein Trinkspiel für die Sendung einfallen lassen. Aber dafür brauchen wir auch einen Cocktail und so. Also irgendwas, was die Leute noch trinken, müssen wir vorher bekannt geben. Du musst gerade die SMS schreiben. Ja, mach mal. Aber da musst du auch vorlesen. Was schreibst du denn da? Was glaubt Max eher nicht? Das wird er jetzt raten. Genau. Oder der Bartels hat gerade ein Foto geschickt. Aber das kann man nicht öffnen, weil so die Internet gegen uns hier mit MMS geht. Kann der WLAN gehen. Nee, ich hab keine Knie geschickt. Also, vielleicht liegt es daran, dass er nicht sehen kann. Das Telefonhäuser ist der Fennel untersagt. Wobei dieser vorne ist, der einem nicht gesagt. Ein anderer Kerl im Bett ist großer Kampf am Fang. Wieso muss man für Führerschein ein Kredit aufnehmen? Wenn ich meine Tiere drehen, gleich wieder aufnehmen. Schatauer! Hey, scheiße hier! Ja, Moment, Max. Du hast mich nicht dran erinnert, dass ich die Platte ausmachen muss. So, was steht denn jetzt auf dem Zettel, Max? Max schreibt eine SMS, lies mal deine SMS, SMS jetzt vor. Schreiben. Kleinen Moment, ich bin ja... ja, aber dann kann ich jetzt mal ein bisschen was machen, weil unsere großartige und allerliebste Lieblingsband Millenrama kommt wieder auf Tour. Genau, genau. Und meine SMS-Sendevorgang läuft, ist verschickt. Boah, geil, ey. Ja, der SMS ist verschickt. Ja, da kann ja. Millenrama gegen abstinken, gegen so eine und SMS. Ein neues Album machen sie, ne? Ja, ja. Und das machen wir sogar in diesem großen Format. In diesen großen schwarzen CDs. Wo ihr diese großen offenen CD-Player für braucht. Genau. Für die Jüngere. Die ich die ganze Zeit hier betrunken bediene. Die aber auch überraschend robust sind. So, mein Bier ist alle. Jetzt, dann musst du doch Glühwein trinken oder zur Bude gehen. Oder das ekelhafte Köpi. Ey, Köpi schmeckt nicht nach Pferdepisse, ne? Zumindest nach so einem leckeren, was ich hier gerade hatte. Ich verrate das nicht, du kannst auch, behaupte dir Gegenteiliges. Du kannst auch gerne Warsteiner Legionellenbier trinken. Legionellen? Ja. Warstein? Nee, Bar, ey, nee. Also ich wusste ja schon immer, dass ein Warsteiner einen vergiftet, aber jetzt haben wir es auch amtlich. Pass auf, ich habe einen super geilen Plan. Ich sag jetzt nochmal kurz, dass Millenrama im Mai oder Juni oder beides auf Tour kommen. Ja, und die spielen auf dem... Bis jetzt noch nirgendwo. Doch, die spielen auf dem auf dem Ruhrpott Rodeo. Alex hat das ganz fest zugesagt und ihr habt das jetzt hier live gehört, also ja. Er kommt da eigentlich auch nicht mehr raus. Er hat gehört, dass ihr das behauptet. Also, war das denn letztes Jahr oder hast du den echt nochmal? Vor 2 Jahren. Das war eigentlich gar nicht, aber wir veröffentlichen das jetzt gerade. Genau. Du bist da jetzt nicht drauf eingestiegen, das ist total doof. Nee, ich höre es jetzt auch gerade hier im Hintergrund. Hier. Ja, Meister, ne? Gewesen. Und der hat ja, ich sag mal, der weiß ja nicht mal, wo das Ruhrpott-Rodeo veranstaltet wird, wahrscheinlich, weil er da noch nie war. Ja, genau. Genau. Also meine Idee ist jetzt folgende. Wir spielen jetzt, weil Millenrama wieder auf Tour kommt, Electro Duendes, weil es auch eine ganz große Band aus der Ecke, aus Barcelona. Direkt danach vielleicht Disco Ostland. Disco Ausland. Weil Millenrama aus dem Ausland kommt. Disco Oslo, weil ja, Oslo Max, auch da ist. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn du jetzt mal langsam Bier holen gehst. Genau, da haben wir nämlich zwei Lieder. Oh, du laberst Scheiße dazwischen. Aber wo ist denn aber ich finde das unangemessen, wenn in unserer Sendung Scheiße gelabert wird. Ja, ich finde das auch scheiße. Wo ist denn Elektro-Wendes? Wo ist denn das hin? Obwohl, eigentlich geht es doch nur 22 Tonnen. Wo ist denn das? Und das muss. Ja, ja. Wir suchen mal Brütt. Oder wir spielen einfach gar nicht Elektro-Dennis, sondern Snuff. Weil die kommen ja auch aus England. Ja, genau. Wie Millenrama nicht. Und dann machen wir David Bowie anstatt Snuff. Wo ist Snuff? Ey, genau, der ist schön lang, glaube ich. Der dauert, glaube ich, zwei. Naja, okay. Das 2 Sekunden, ich mach jetzt. Oder wir spielen das Original, die Katze Oslo. Beißt in Draht, weil die hat so gerne Cover. Nee, jetzt ohne Scheiß, ich finde das hier, warte mal. Das ist ja nicht. Mit dir kann. Ich kann so nicht arbeiten, Max. Ja, ich kann so nicht arbeiten. Ich krieg das mal an, ne? Ja, dann mach. Ja, mach mal. Nee, ich habe noch Glühwein und Bier. Ja, Max ist weg, jetzt kann ich mir endlich mal unten beipacken, ey. Ich finde das ja schon ein bisschen zum Kotzen, dass Max sich hier aus dem Glühwein trinken rausgezogen hat, die Sau. Ich bin überrascht, dass man von Glühwein auch hüpfen muss. Ich finde das eigentlich ziemlich gutes Lied und deswegen würde mich das ziemlich ärgern, wenn da ständig jemand reinlauern würde. Aber wir machen das speziell für Jakob, weil der gesagt hat, der bringt immer seinen Kind zu der Zeit, wo unsere Sendung läuft, ins Bett und ohne unsere Gespräche kann er sich nicht konzentrieren. Wenn da jetzt nur Musik laufen würde, würde er mit dem Kind einschlafen. An dieser Stelle viele Grüße nach Bonn. Und an alle anderen, die so doof sind und zuhören. Der Glühwein knallt ganz schön, muss ich feststellen. Omas Glühwein aus dem Kaufhaus, kann ich neu empfehlen. Ne? Ja, das war Elektro Duendes. Und jetzt kommt die ebenfalls. Sucht euch ein beliebiges Superlativ. Band Disco Oslo. Mit dem Lied Madrid is Burning. Disco Oslo könnt ihr in der nächsten Ausgabe von der Plastic Bomb ein Interview lesen, das ich mit denen geführt habe. Und jetzt muss ich mal wieder die Rille finden. 2000 Jahre lang verfickte Scheiße. Der Diaspora nicht vergessen, immer wieder den Vorwurf. Boah, ich sehe hier gar nichts. Das ist auf schwarzen Platten noch schwieriger. Ich glaube, das ist einfach, weil ich besoffen bin. Und der zu allem entschlossenen Mut. Ah, ich habe sie gefunden. Ich glaube, man muss bei der Glühwein nur aufpassen, dass da nicht mehr mitkommt, als man will beim Rützen. Ich hab's getrunken, also wie will er die Wichser, was ich sagen? Hey, ist das ein geiles Lied, ey. Max hat total viel von der Bude zu erzählen. Ja, dann erzähl doch schon mal. Ja, ich muss doch jeder hören können, ja. Okay. Jo. Meister hat sich gerade verpisst. Okay. Ich glaub, das ist eine Platterstraße. Nein, wir haben noch gar nicht so viel gespielt, ne? Wir haben auch noch Zeit. Hallo, ja, ich bin's auch von Bude hier und ich muss Folgendes berichten. Ich habe jemanden getroffen in der Bude, ne? Ja. Der hatte Wursthaare und ein schwarz-rotes Oberteil. Aber jetzt gerade, ich spreche mit mir selber. Und dem habe ich gesagt, dass wir gerade die Radiosendung aufnehmen und der hört vielleicht mal rein, sagt er. Aber irgendwann habe ich gesehen, der war nicht rasiert und deswegen weiß ich war das nicht selber. Also das war ein anderer als wie ich. Dein imaginärer Freund war das, nee, ey. Nee, den gab es schon echt, ey. Ja, ja, ist klar. Hier, mach mal Schoko 4 hier, die Scheiße. Ja, lass mich erstmal Schoko 4 finden. Ich wollte gerade eigentlich noch irgendwas erzählen. Ach ja, genau, Meister Konzert. Ist gerade gegangen. Ja, sollte ich nicht hören. Man hört es an der Stille. Also ruhig waren wir, glaube ich, noch nie. Ja, Schoko 4. Aber wir freuen uns, dass er da war, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, er hätte sich zumindest noch verabschieden Hallo, können. Hallo, guten Abend. Teil 5. Nee, ist der Schoko? Und ich Schoko wollte ich schon mal fragen, wie ihr überhaupt zum Park gekommen bin. Schoko! Das ist lustig. Wie bist du denn eigentlich so? Kann man jetzt den gleichen Pegel wie uns auch? Du, so damals hatte ich eine eigene Bushaltestelle. Der ist langsam weg. Und da musste ich gar nicht viel machen. Auf einmal war der Park da, weil meine Bushaltestelle wurde umbenannt in Punk. Und auf einmal standen jeden Abend 20, 30 betrunkene Bunthaarige da. Und haben gesagt, Punkrock. Und da habe ich gesagt, okay, was willst du machen? Du kannst dich ja nicht immer wehren. Und auf einmal war ich mittendrin. Ich finde das wichtig, dass man so Hintergrundgeräusche nicht macht während Aufnahme. Also das ist schon wichtig, dass wir auch diesen hochwertigen Aufnahmeraum haben, der uns echt viel Geld gekostet hat. Und das Gekreische von der Pudel nicht ran. Und solche Sachen würden halt echt Aufnahmen also kaputt machen. Dabei, also wenn ihr dabei, also audiovisuell wäre das noch geiler. Ja, das wäre wie wenn jemand ins Mikro rübschen würde. So war? Jetzt bin ich so weit. Ich habe ihn gerade eine Falafel, hab ich gesagt. Habe ich zur Falafel gesagt. Habe ich gesagt, mach mal extra scharf und dann ist der für dich. Oh Mann, das Haar! Was ist das für dich? Ist das wie eine Bauchwurst oder was? Ja, warte mal. Was soll das denn? Das gibt er mir noch Seil in der Hand. Oh nein. Entschuldigung. Ja, du wirst dich abbrechen, weil. Der Max Haare verliert, verdammt. Was hast du verloren? Kein Auto kommt nur. Meine Hose, glaube ich. Ja, ist doch normal. Warum haben die sich darüber gewundert? Ey. Ja, so viel, ich sag mal, der Schoko hat die Frage immer noch nicht beantwortet. Wir müssen, glaube ich, da nochmal Interviews führen. Ja, aber der Schoko hat den Punk verstanden. Endlich mal einer. Aber mir fällt gerade auf, dass hier dieses Kombo-Projekt von Alex und Klaus und so weiter, die extra nach Spanien gefahren sind, davon hört man gar nichts. Stimmt, ey, jetzt fällt es mir auch auf. Ey, jetzt hier mal Butter an die Fische. Butter an die Fische. Nee, Butter an die Sonne. Nein, Butter an die Klöten. Eine Butter. Butter mit Butter Fisch. Butter an die Klöten. Butter mit Klötenfisch. Aber ihr habt jetzt aber trotzdem will ich mal wissen, was mit dem... Ich auch, ey, sag mal hier was. Ich rufe Alex an. Ja. Könnt ihr in der Zeit aussuchen, ob ihr Sunny Places von Snuff oder. Du musst jetzt Stilbo irgendwas von MP3 machen, weil ich muss Alex anrufen. Oder. Soll ich erst. Ich dachte, das machen wir dann live, oder? Achso, nee, gut, dann machen wir jetzt Musik. Warum habe ich Alex' Telefonnummer nicht? Egal, ich mach mal hier. Mach du mal Musik an und dann gibst du mir mal Alex' hier, Nummer. Genau, ich mach mal hier Musik. Da freut euch auf die größte, beste, fantastische Band der Welt. We'll be right back. So, ich probiere jetzt mal was ganz Tolles. Genau, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Einen Erstversuch hier, haben wir noch nie gemacht. Ein Erstversuch. Wir haben immer mit zwei Versuchen angefangen. Das ist unsere erste Sendung. Und unser erstes Mal Bier trinken. Genau, oi. Ich probiere mal, ob das... Alle zwei Versuche. Ich bin mal gespannt, ob das geht, was ich jetzt vorhabe. Wenn ich hier diesen Stecker da einstecke und dann auf Wahlwiederholung gehe... Knopf drück, dann müsste das eigentlich klappen. Ja, das geht. Das klappt. Geil. Alex? Ja? Ja, Lars hier von Rilrek. Du bist gerade live in unserer Radiosendung. Oh, super. Ja. Ja, Freude ist relativ, ne? Ob das so super ist, wirst du ja dann sehen, wenn wir das senden. Aber uns ist, während wir gerade gesprochen haben, aufgefallen, dass du ja in Spanien warst, letztes Jahr. Ja, und wir haben davon nie wieder ein Ergebnis gehört. Seid ihr schon auf Sendung gerade? Was? Seid ihr schon auf Sendung? Ja, wir werden quasi schon, also wir werden halt nichts rausschneiden von dem, was wir labern. Von daher, das, was wir jetzt hier gerade labern, das ist auch so dann auf Sendung. Also, ja, guten Abend erstmal. Also, ich stehe gerade und gucke vor der Tür. So, also du kannst auch gerne Werbung machen für deine Festivals, aber ich will eine Antwort haben, was mit... Leute, kauft Ruhrpott Rodeo und Frankenpott, das ist gut. So, Werbung habe ich jetzt gemacht. Warte mal, warum ich meine Kippen, ey? Scheiße, wir sind hier gerade weg. Rüber betrunken als wir. Und ich trinke Glühwein, ey. Scheiße, habe ich die Kippen eigentlich gestern gesucht? Boah, der perfekte Studiogast, ne? Ja, besser als Beister gerade noch. Ja. Übrigens werden wir am Tag der Deutschen Einheit senden. Sag dazu mal was. Ist heute Tag der Deutschen Einheit? Mhm. Also, warte mal ganz kurz. Ciao, danke. ja, ihr seid so ein bisschen Radiosendung und so, ne? Hier. Wir sind Saufradiosendung. Genau. Aber hey, jetzt mache ich hier nochmal zur essentiellen Frage. Sag mal, du warst doch in Spanien zum Aufnehmen. Was ist da draus geworden? Man hört davon seit man hier auch nichts mehr. Das sind insgesamt 10 Songs geworden. Die bald noch, warte mal, jetzt schalte ich mir das Auto ein. Richtig. Nee, das sind 10 Songs, die noch veröffentlicht werden, bald. Mit so ein paar anderen Songs zusammen noch, kommt noch. Braucht alles seine Zeit. Na gut, wir werden dich wieder alles kontaktieren. Gut. Ja klar ist das gut. Also man hat ja schon mal irgendwas davon gehört, ne? Irgendwas war veröffentlicht davon. Ob ich davon was gehört habe? Ja, ein Song ist davon veröffentlicht. Ja genau, genau. Auf WDR 4. Aber das ist nicht repräsentativ für den Rest. Den finde ich jetzt aber auch nicht auf die Schnelle. Von daher müssen wir den mal ein andermal einspielen. Aber ja, wenn du wieder, wenn das... Seid ihr bei YouTube, ja? Ja, Moment, ich gehe nach da YouTube. Kannst du den suchen. Das wäre ein echter Hammer-Hit. YouTube, Punkrock Bootcamp, Einlauf. Ja, geil. Ach ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Der ist eingespielt, alles auf links. Also Gitarre links rumgehängt, Schlagzeug auf links gestellt. Und, geil. Und Instrumentenwechsel dazu. Also jeder spielt ein Instrument, was er eigentlich nicht beherrscht. Also so wie immer halt. So wie immer, genau. Nur das anders. Ist, das ist aber nicht repräsentativ für den Rest. Das war jetzt nur so oben. Ja, Alex, aber ich muss jetzt ein Kabel umstecken, um das zu machen. Deswegen muss ich jetzt auflegen. Ich brauche das Kabel aus dem Telefon. Also man muss auch irgendwie das Video dazu sehen, weil das schon sehr aufwendig gemacht wird. Das hat irgendwie Produktionskosten im hohen Einstellungsbereich. Das sehen unsere Hörerinnen und Hörer ja, weil die bevor die sich die Sendung alle immer Pilze fressen. Alles klar. Du hast verstanden, dass wir Radio machen, ne? Ja, ich habe schon verstanden, dass wir Radio machen, aber deswegen sagst du ja, das ist witzlos. Das ist Alex, ich muss jetzt mal auflegen, sonst kann ich den Leuten die 1 Minute 17 Bootcamp nicht spielen. Aber wir werden dir wieder auf den Sack gehen. Alex, was mir gerade einfällt, ich habe gerade im Radio veröffentlicht, dass Mill und Rama bei dir spielen werden. Genau, genau. Bei mir zu Hause, ne? Ja, kann man machen. Alter. Am Tag des Rodeos, bei dir zu Hause. Alles klar. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Ja, euch auch. Bis dann. Ciao, tschüss. Ja, so viel dazu. Wir stecken mal hier die Stecker um. Weil wir und dann machen wir Punkrock-Bootcamp-Einlauf. Wir will nicht die Stecker, wir will die Stecker. Aber cool, dass das geht mit dem. Ja. Aber noch cooler, wenn ein YouTube laufen würde. Cool, läuft. Jetzt aber, okay. Ja. Yeah! Wenn wir Zeit hätten, würden wir den jetzt nochmal spielen. Ja, aber wir haben hier noch, wir müssen ja noch auf was hinweisen. Was, also ich sag mal, wenn die Welt bisher nicht untergegangen ist, ist im Februar ein großartiges, genau, du hast deine Maus runtergeschmissen und draufgetreten. Egal. 1. Februar. Labour Party. Genau, unser Radiosender hat ja inzwischen ein Label gegründet. Genau. Und 30 Platten rausgebracht in den 3 Minuten, denen wir das machen. Und eben. 25 Jahre Fan sein gefällt. Genau, 25 Jahre hier Rilpfa. Oi, oi. Und deswegen eine und dieser Fake Bands. Als eine uns sehr ans Herz gewachsene Band reuriniert sich dafür extra nochmal. Ich muss jetzt auch mal reurinieren. In der Zeit liegt der Lars die Platte auf und oi, oi. Ja, auf oi. Die Platte in den Nadel ist gleich besser wieder nehmen. Müsste jetzt gleich was kommen. Ja, komm, Musik. Oi, oi. Ich geb Kuchen machen. Soll ich das Mikro mitnehmen? Ich kann immer mitnehmen. Das ist doch bei, wo war denn die nackte Kanone oder was? Ich hab das doch auch bei der Lecker genommen. Ich gehe auf zu, ich bin wieder. Ja, danke. Ja, von einem Sonntag geht's wieder. Wir machen nie etwas anderes. Machen. Dann kann ich euch auch die Ja, passt. Kann ich euch jetzt die Räumlichkeit hier vorstellen? Kein Moment. Wann kommt der Tag, der alle anderen Tage in den Schatten stellt? Haben wir der Schmerz, von dem ich spreche? Wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade Kiki machen. Hier, Kiki von Minute. Da befinde ich mich, also ich wollte gerade die Räumlichkeiten hier vorstellen, die ja dann richtig vermutet, das finde ich nicht in der Küche und kleinen Moment. Ab dem Tag trage ich nur noch Schwarz und ich schlafe einfach hinter oder vor der Brust, das hängt in deiner Fall, hängt davon ab, die Lars hier nicht. Ich höre gar nicht, was Max da gerade sagt. Ich sehe, dass wir nur auf der Anzeige werden. Und eigentlich ist ja auch ein bisschen was hast du genug. So heißt das nie. Aber ich werde es selber, wenn wir die Sendung ausstrahlen, hören. Also quasi jetzt, aber anders. Also ich muss mal abschlappen. Ja, man versteht schon, wie ich das meine. Wann kommt der Tag, der alle anderen Tage in den Schatten stellt? Wann in der Stadt, von dem ich spreche, ich endlich mal zu mir gesellt? Und mein Plan für die nächsten Tage und das Konzept für die nächsten Jahre. So, ich mach die Küche schon mal wieder zu. Ich hätte einfach noch ein bisschen Hunger. Das Klo ist ganz weg. Ich gehe jetzt wieder in den Aufnahmestudio. Raus in den Cockpit von Glas. Studio, aber jetzt nimmt mein Kabel. Der Raum ist komplett verlarvt, aber nicht verglast. Guck mal, was ist denn die ganze Zeit raus? Meine Lichtkammer. die nächsten Jahre einfach so zusammenfällt. So, jetzt sehen wir nur noch, ne? Ja, Verabschiedung und Dinge sind scheiße, ne? Genau. Mit Widmung. Mit Widmung. Ich ah, das, du musst die Platte ranhalten. Ach, scheiße, schon wieder. So, wir freuen uns, also, wenn jetzt irgendeiner noch, Hallo, du, einer Hörer. Genau. Hallo, danke Lars, danke Max, dass ihr noch zuhört. Ich glaube, selbst wir sind da schon weggegangen. Selbst die nicht, die Wichser. danke ja, an Meister, der ist inzwischen gegangen. Ist auch danke an Alex. Ja, ich denke mal, wenn wir Richtung Bahnhof laufen, werden wir den in der Pflasterstraße sehen. Genau. ja, danke an Alex für das spontane Telefonat. Also das war das einzig wirklich spontane in dieser Sendung. Genau. Wir spielen noch einen Song, den widmen wir der liebsten Schlossi, der die unsere treuesten Hörerin. Die hat gar keinen Wunsch, aber wir vermuten einfach mal, dass die den mag. Ja, es könnte sein, dass sie den nicht ganz scheiße findet. Aber wenn nicht, dann widmen wir den einfach also, mir, den Song. Ich ja, kann okay. Ich mir den auch selber ausgesucht okay, hätte. Okay, wir widmen diesen Song Schlossi alternativ, Max. Oi. Oi. Dafür bin ich ja bei meiner sechsten Kategorie. Das stimmt ja gar nicht drauf, wie du da bist. Das ist so ein Zug neben dir. Und dann laufen wir nochmal eine Stunde. Dann können wir einfach ein bisschen labern, dann labern wir noch was. Raus wollten wir ja noch. Draußen ist kalt und regnet und genau, so. Genau, und der Glühwein ist inzwischen leer getrinkt. Von mir alleine. Also. Ja, weil ich verzichte gerne. Also, wenn andere da links, dann bums. Wir gucken jetzt hier nochmal auf unseren unvorbereiteten, spontan entstandenen Zettel, ob wir irgendwas vergessen haben. Jingle, ulala, Begrüßung, Lars stellt Studiogast vor und Platte, Schoko 1, Georg Kreisler, Laberei, Urlaubsgeschenk, Knochenfabrik, Päckchen, also hier der neugierige Nachbargedöns, Schoko 2. Es ist gerade ein bisschen langweilig, was ja, du da machst. Ja, irgendwie schon. Wir machen jetzt hier... Mach einfach nochmal Musik oder wir labern nochmal was Lustiges, den der Lars kann nicht hören, wir haben einen ganz anderen vorbereitet. Sollen wir nicht einfach mal ein Spiel, was wir schon hatten? Das ist irgendwie viel lustiger. Ja, am besten nochmal. Sag mal, betrunken im Klappstuhl, die machen das ja auch schon mal. Ja, mach mal betrunken im Klappstuhl nochmal, genau, das ist eine gute Idee. Wo ist das? Nee, Ja, oder wir spielen? Mann, euer Betrunken. Nein, komm, ey, der hier, der ist Pflicht. Nein. Doch. Ah, nee, es ist doch nicht Karneval. Oh Mann, ey. Ich find Karneval scheiße. Ja, ist schon auch gar nicht, wenn nicht Karneval ist. Genau, ich spiele nochmal gut hin. Hier, ey, hier, komm mal hier, den hier. Das Original. Ja, das ist okay. Ja, das ist auch ein gutes Lied, das stimmt. Also ich war auch für den Song, aber ich hätte nur noch getippt. Ilona legt doch ja immer auf. Ich finde, da kann ich das auch mal machen. Wunschweine. Den lass doch mal ein bisschen laufen. Obwohl, ja, die spielen wir alle nochmal komplett irgendwann. So, auch zum Jubiläum. Ja genau, das ist jetzt so. Diese ganzen Privatradiosender machen das doch auch immer. Nach der Werbung kommen diese Lieder. Auch immer wieder schön ist natürlich das hier. Jetzt hören wir noch zu Ende. Kennst du den? Geil, dann hören wir auf den Text. Sie immer so böse und sie redet lauter Mist, doch er sucht sie jeden Dienstag, weil sie seine Tante ist. Ey, lass mir mal auf, eine Katze mit drei Beinen. Das vierte geht sie in die Molinette rein. Jetzt rumpelt sie und fällt auch noch andauernd aufs Gesicht. Er müsste mir macht das ja schon so ein bisschen Angst, dass mein Label-Kollege so extremen Hang zum Schlager hat. Ich glaube, das tut mir langsam echt alt. Boah, ey. Nee, der ist ja fast ein Coversong, ey. Ja, besser wie deine Schlagerscheiße hier die ganze Zeit. Komm. Ah, nee. Nee, komm doch hier, Studio Braun, komm, super. Telefonieren können wir selber, das ist schön. Die wollen ja auch bei uns ihre Selbstständigkeit machen. Ja, nee, dann erzähl ich dir später noch dafür auf. Wenn man keiner zuhört. Genau. Jetzt viel besser. Egal, boah, du hast nur so eine Scheiße. Ja, ich auch. Wir lassen jetzt hier was durchlaufen. Also wir müssen ja doch gleich gehen. Ja, wir lassen hier was durchlaufen. Ich auch noch mal einfach weiterlaufen. Wir hauen die alle in die Playlist rein. Ja, lass aber jetzt laufen. Mal gucken, was da noch ist. Stück. Klar kenne ich den. Also ich kenne den langsam. Ja, dann mach mal was anderes. Was Dackelblut, du wolltest vorher Dackelblut hören. Jetzt mach echt einen Husten zum Abschluss. Also wir, ja, wir lassen den vielleicht auch durchlaufen. Nicht so gut wie unser Gelaber, aber auch eigentlich respektabel. Dann müssen wir losgehen. Jetzt. Okay. Nein, dann voll. Geh mal hin. Guck mal, mein Mikrokabel auch lang genug, was los. Ich muss meinen Spaß da hinten auspacken. Ja, mein Kabel ist auch noch lang genug. Ja, was Max hier die ganze Zeit erzählt hat. Ich bin ja auf dem Klo jetzt nicht so gesprächig. Keine Ahnung. Aber ihr könnt mir ja dazu hören und zu. Deswegen kann ich auch entspannt pissen, das ist ganz okay. Nee, nicht, ne? Ein Glück wahrscheinlich. Jetzt zum, sollen wir noch Crack Weihnachten zum Abschied? Wenn es schnell geht. Wir müssen langsam los. Genau, wir müssen langsam los. Schön, dass wir da waren. wir finden das gut, genau. Oi. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist der Crack Weihnachtsmann. Hallo. Hallo, hier ist der Weihnachtsmann. Ja. Ich kann dieses Jahr nicht kommen. Ich habe schwer den Passiv. Jede Warnvorstellung und sitze im Offenzoll ein. Das ist scheiße, oder? Total geil. Nein, ich meine, das ist der Scheiße. Der Scheiße? Der Scheiße. Der Scheiße. Der vorbei. Und wer ist da jetzt am Telefon? Geh mal mit deinen Sachen. Ah, du solltest mal bei. Ach, wir machen jetzt Feierabend. Ja, genau. Du solltest mal, echt, machen, du solltest mal bei so einem scheiß Privatradio anfangen. Verabschiedung. Mit deinen. Wir müssen jetzt leider los, weil wir müssen noch zum Crack-Weihnachtsmann. Genau. Ich muss mir mal unbedingt die jüngere Mitradio-Menschen suchen. Ey. Wie? Noch jünger als ich oder was? Ja, also Vorschulalter. Ich kenne ja nur. Ja, wir machen jetzt Feierabend. Selbst schuld, wenn ihr uns zugehört habt. Ja, ich schließe mich dem einfach mal so wortlos an. Also wortlos ist ja... Wortlos ist es, wenn man die Klappe hält. Also, an. Also selbst an ist ja nicht wortlos. Oi. Tu mal hier auf Stopp da oben. Ja, mach ich ja. Soll ich auf